من هؤلاء المبطلين أو المشككين أو المرجفين هذا أمر يسوء. Gebt den Dingen ihre wirkliche Bedeutung, ihr Geliebten. Wisst, dass Geduld immer den Sieg erringt. Wir brauchen Geduld, müssen arbeiten, müssen uns hingeben, müssen uns aufopfern in der Produktion für die guten Sitten und für die Nächsten. Mit der Hilfe Allahs überstehen wir diese Phase. Der ägyptische Staatspräsident und Muslimbruder Mohamed Mursi hat in seiner einjährigen Amtszeit Dutzende Reden an die Nation gehalten. Ihr seid nur Schläger und ich habe keine Angst vor euch. Ich soll mich ins Haus verkriechen, weil ich eine Frau bin? Das werde ich niemals tun. Den Islam wollt ihr erneuern. Was für ein Gequatsche. Die ägyptische Prostituierte Sama El Masri ist in der Revolution als Sängerin bekannt geworden. Das Lied für die Muslimbrüder wurde über YouTube und Facebook verbreitet, mit großem Erfolg. Und euer Anführer sagt uns immer, dass er nur macht, was nötig ist. Darauf kann ich nur sagen, leck mich doch am Arsch. Aber wer denkt, dass rechtmäßiges religiöses Leben und soziale Gerechtigkeit einfach und ohne Anstrengung zu erlangen sind, der träumt. Ich will die jetzige Phase nicht zur Ausnahmesituation erklären. Aber wenn ich gezwungen werde und das Land in Gefahr sehe, dann werde ich diese Maßnahme ergreifen. Freiheit, Brot und soziale Gerechtigkeit. Der Widerstand der ägyptischen Gewerkschaften gegen Islamisten und Militär. Ein Feature von Christoph Burgmann. Ägypten ist am Ende. Es gibt nur noch Mursi. Nur Mursi. Wie Mullah Omar in Afghanistan. Wie die Taliban. Wie Iran. Ägypten 2013. Die Wahrheit ist komplizierter. Auch dieses Mal hat es 2 Wochen gedauert. Ich brauche Zeit, um mich von den Bildern zu lösen, die das Trommelfeuer westlicher Propaganda in meinen Kopf getackert hat. Da schien es manchmal, als bestünde das Land nur aus Facebook nutzenden Studenten und verhetzten Islamisten. Alle in Kairo. Zum ersten Mal kam ich 1979 nach Ägypten. Über Gaza, von Israel aus. Einen Monat nach dem Friedensabkommen. Wer einmal das Wasser des Nil trinkt, kommt immer wieder zurück, sagt ein ägyptisches Sprichwort. Seither war ich oft in Ägypten. Habe hier eine Weile gelebt und gearbeitet. Spreche die Sprache. In einem Zelt der Besetzer vor dem Präsidentenpalast sitze ich in der Nacht einer Gewerkschafterin gegenüber. 'Nach der klassischen Definition ist derjenige ein Arbeiter, der in einer Fabrik mit Maschinen Produkte herstellt. Aber ist ein Arbeiter nicht auch derjenige, der seine Arbeitskraft verkauft und über keinerlei Macht verfügt, Entscheidungen zu treffen? Angestellte, die über keinerlei Entscheidungsbefugnisse verfügen, sind also auch Arbeiter. Alle verkaufen ihre Arbeitskraft an einen Arbeitgeber, egal ob staatlich oder privat. Das muss man wissen. Denn die unabhängigen Gewerkschaften meinen immer Angestellte und Industriearbeiter, wenn sie von Arbeitern sprechen. Viele Menschen in Ägypten haben mehr als einen Job. Sie arbeiten vormittags als Staatsangestellte in einem Büro und nachmittags noch in einer Fabrik oder Werkstatt. Die Gewerkschafterin ist seit 48 Stunden im Hungerstreik. Sie hat sich ein Schild umgehängt. Demokratie oder Tod steht darauf. Vor einigen Tagen griffen Muslimbrüder und radikal-islamische Salafisten das letzte Mal hier an. Es gab Tote und Verletzte. Wir sitzen im hinteren Teil des kleinen Zeltes auf einer stinkenden Decke. Die Besetzer haben einen Reinigungsdienst eingeteilt, doch der kommt erst morgen früh. Durch den Zelteingang haben wir freien Blick über die Schienen der Straßenbahn. Nur 30 Meter entfernt stehen Panzer. Unbeweglich wie Statuen scheinen sie natürlicher Teil des dahinterliegenden ägyptischen Präsidentenpalastes zu sein. Man ist in mehreren Jobs beschäftigt. Das hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Arbeitsschutzgesetze werden systematisch umgangen. Sogar an die an sich schon diskriminierenden Gesetze halten sich die Arbeitgeber seit der Revolution 2011 nicht mehr. Zum Beispiel die Arbeitszeit. Sie ist gesetzlich auf 8 Stunden pro Tag festgelegt. In Wirklichkeit arbeiten die Menschen in der ägyptischen Industrie 12 bis 14 Stunden pro Tag. Pausen gibt es nicht. Es ist kalt um 1 Uhr nachts. Unser Atem verbindet sich mit dem Rauch der hastig gerauchten Zigaretten. Sie kommen immer in den frühen Morgenstunden. Die Snipers, die Scharfschützen des alten Regimes, erschießen Aktivisten von den umliegenden Dächern aus. Altes Regime? Neue gewählte Regierung? Die neuen Machthaber haben sich längst mit Teilen des alten Regimes verbündet und schrecken auch nicht davor zurück, sich der alten Methoden, manchmal auch des alten Personals, zu bedienen. Am Tag meiner Ankunft ist ein befreundeter ägyptischer Journalist durch einen Kopfschuss getötet worden. Gestern wurde ein 17-jähriger jugendlicher Besetzer erschossen. Er war Zeuge eines Angriffs von Mitarbeitern des Innenministeriums einige Tage zuvor. Die Fulul, die Anhänger des alten Regimes Mubarak, wollen verhindern, dass Informationen über Korruption und Verbrechen öffentlich gemacht werden und es zu Anklagen kommt. In jeder Revolution sind Informationen über die Verbrechen der anderen der Brennstoff, der den Aufstand am Leben erhält. Und wer an solche Informationen gelangt, schwebt in Lebensgefahr. Deshalb keine Namen. Das ist die Vorbedingung für meine Gespräche mit den Gewerkschaftern. Ich will mehr wissen. Die Leute sprechen von einer andauernden Revolution. Ich verlasse Kairo und fahre ins Land. Wie alles begann. Eine Industriestadt im Nildelta. Die Frauen sind mutig. Ich würde nicht sagen mutiger als die Männer. Aber Männer werden eher verhaftet und gefoltert als Frauen. Ich weiß auch nicht warum, aber es scheint, als seien sie ein wenig vorsichtiger mit Frauen. Unsere Fabrik hat 5 Stockwerke. Und in jedem Stockwerk arbeiten 3.500 bis 4.000 Arbeiter. 2006 habe ich zum ersten Mal gestreikt. Das war, als die Männer von den Managern eingesperrt worden sind. Sie haben nur noch in den Fabrikhallen rumgesessen und sich nicht getraut, rauszugehen. Dann haben wir Frauen die Initiative ergriffen. Wir sind vor die Fabriktore gezogen und haben gerufen, wo sind die Männer? Hier sind die Frauen. Immer wieder, wo sind die Männer? Hier sind die Frauen. Das hat uns Mut gegeben, bis heute. Frauen sind sehr aktiv im Widerstand gegen die Verfassung und gegen den ständigen Wahlbetrug. Wir werden niemals Ruhe geben, solange sie unsere Rechte einschränken. Jede Regierung hat seither Maßnahmen ergriffen, den Arbeiterprotest zu verhindern. Vor der Revolution mit Gewalt, nach der Revolution per Gesetz. So beschloss die zeitweise vom Militärrat eingesetzte Übergangsregierung unter Essam Scharaf 2011 ein bis heute gültiges Gesetz, das Streiks generell verbietet. Dabei sind die Forderungen der Arbeiter einfach. Ein Mindestlohn, von dem man leben kann. Und ein Höchstlohn, der die Löhne der angestellten Spitzenverdiener auf das 10-fache des Mindestlohnes beschränkt. So soll die gigantische Korruption in der Verwaltung eingeschränkt werden. Außerdem fordert man das Recht auf die Bildung von staatlich unabhängigen Gewerkschaften. Der Streik am 6. Dezember 2006 in Mahalla el-Kubra ist das erste unüberhörbare Signal an das Mubarak-Regime gewesen. Kifaya, Schluss mit dem Sozialabbau, den Privatisierungen und den Preiserhöhungen ohne Lohnausgleich. Und es ist ein großer Erfolg gewesen. Wir haben zum ersten Mal miterlebt, dass wir uns organisieren können. Trotz der ständigen Bevormundung durch staatliche Gewerkschaften und die brutale Unterdrückung durch das Regime Mubarak. 2006 hat es sonst niemand geschafft, nur mehr als 5 Leute für eine politische Aktion zusammenzubekommen. Aber an unserem Beispiel haben die Menschen gesehen, Widerstand ist auch gegen dieses Regime erfolgreich. 2007 hat es dann mehr als 1800 Streiks in ganz Ägypten gegeben. Es ist unser Streik gewesen, der den Arbeitern das Selbstvertrauen dafür gegeben hat. Mahalla el-Kubra ist die zweitgrößte Stadt im Nildelta. In der Industriemetropole leben 500.000 Menschen. Hier befindet sich das Zentrum der ägyptischen Textilindustrie. In der Misr Spinning and Weaving Company, der größten staatlichen Textilfabrik Ägyptens, sind 27.000 Arbeiter beschäftigt. Der Arbeiterprotest hat verschiedene Phasen durchlaufen. Jede Phase ist unterschiedlich gewesen. Schon Sadat, vor allem Mubarak, haben den ägyptischen Markt ohne Beschränkungen und Bedingungen für ausländische Waren und Kapital freigegeben. Diese Politik hat die gesamte ägyptische Wirtschaft und Millionen von Menschen ins Chaos geführt. Die Folgen haben sie nicht interessiert, nur das Geld. Ein Arbeiter verdient 25 Euro monatlich. Ein Industriearbeiter bekommt nach 30 Jahren 3 Euro Rente monatlich. Das reicht noch nicht einmal für eine Katze. Das ist unter dem Existenzminimum. Die Gründe des bis heute andauernden Widerstands sind die gleichen geblieben. Es ist die unkontrollierte und bedingungslose Öffnung der Märkte und deren Folgen. Die Misr Spinning and Weaving Company in Mahalla el-Kubra wurde 1927 gegründet. 1960 ist der größte baumwollverarbeitende Betrieb Ägyptens von Gamal Abdel Nasser verstaatlicht worden. Als erster Betrieb. Ein symbolischer Akt der Entkolonialisierung. Denn der Anbau und die Verarbeitung von ägyptischer Baumwolle ist seit der Einführung durch die Briten ein sehr profitabler Wirtschaftszweig. Doch die Verstaatlichung hat den Arbeitern wenig gebracht. Sie füllte den Machthabern und ihren Funktionären die Taschen. Jahrelang hat es keine Hoffnung gegeben, dass sich die politische Situation irgendwann einmal ändern würde. Die Gesellschaft ist in einer Art Schockstarre gewesen. Und dann ist es zu dem großen Streik in Mahalla el-Kubra gekommen. Die ersten Proteste hatte es zwar schon 1998 gegeben, doch erst der Streik in Mahalla el-Kubra 2006 hat den organisierten Arbeiterwiderstand massiv erstarken lassen. Ich habe in dieser Zeit mit anderen versucht, die gewerkschaftlichen Strukturen zu verbessern. Die Ereignisse damals haben mich ermutigt, weiterzumachen. Zwischen 2006 und Januar 2011, der Revolution, haben wir dann mitgeholfen, in Ägypten Tausende von Streiks zu organisieren. Wir haben gegen die soziale Situation und die wirtschaftliche Ausbeutung demonstriert. Und gegen die offiziellen, staatlich kontrollierten Gewerkschaften, die sich niemals für die Rechte der Arbeiter eingesetzt haben. Die staatliche Misr Spinning and Weaving Company verkauft bis heute alleine 70% ihrer Baumwollproduktion auf dem ägyptischen Markt. Der Rest wird nach Europa und in die USA exportiert. 2007 erwirtschaftete der Betrieb einen Gewinn von 120 Millionen Dollar. 2008, infolge der internationalen Finanzkrise, gab es Verluste von 21 Millionen Dollar. "2008 haben wir dann erneut zum Streik aufgerufen. Unsere Forderung nach einem Mindestlohn von 150 Euro im Monat war abgelehnt worden. Dieses Mal hat die von Mubarak gesteuerte staatliche Gewerkschaft ETUF mit allen Mitteln versucht, den Streik zu verhindern. Unterstützt wurden sie durch die Geheimpolizei des Innenministeriums. Nach der Nachtschicht am Morgen des 6. April 2008 haben sie mit ihren Autos vor den Werkstoren gestanden. Als wir das Fabrikgelände verlassen wollten, sind wir einzeln zur Seite genommen und verhört worden. Das hat Stunden gedauert. Jeder wurde vor die Wahl gestellt. Entweder kostenlos nach Hause gefahren werden oder auf dem Streik bestehen und in einem Gefängniswagen abtransportiert werden. Mich hat man nach Tanta gebracht. Mit zwei anderen Arbeitern bin ich 3 Tage verhört und gefoltert worden. Wegen Aufruhrs wurde ich von einem Schnellgericht zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Sohn meines Gastgebers hat uns frischen Guavensaft gebracht. Durch das Fenster ohne Scheibe kann man die Nachbarin bei der Küchenarbeit beobachten. In einer ägyptischen Arbeitersiedlung weiß jeder alles vom anderen. Der Gewerkschafter holt eine tellergroße Plakette hervor, auf der sein Name steht. Sie ist ihm vom unabhängigen Gewerkschaftsverband verliehen worden. Eine Auszeichnung für seinen Mut. Nach meiner Entlassung hat man mir verboten, nach Mahalla zurückzukehren. Ich musste woanders arbeiten und habe meine Familie kaum gesehen. Diese Willkür hat die Menschen empört. Einwohner von Mahalla El Kubra haben in den Straßen demonstriert. Und das Regime hat mit Gewalt reagiert. Es ist das erste Mal gewesen, dass in Ägypten Slogans gegen das Mubarak-Regime gerufen worden sind. Vom Streik 2008 in Mahalla El Kubra hat eine Gruppe von jungen Leuten aus Kairo gehört. Sie beschlossen, sich zu solidarisieren, und sie benutzten Facebook, um ihren Aufruf zu verbreiten. Innerhalb kürzester Zeit hatten sie 70.000 Unterstützer. Das ist 2008 eine ungeheuer große Zahl gewesen. Gemeinsam beschlossen sie, am 6. April, dem Tag des Streiks in Mahalla El Kubra, ebenso wie die Arbeiter, nicht zur Arbeit zu gehen. Aus Solidarität sind sie zu Hause geblieben. Das war der Anfang. So hat der Protest begonnen. Zuerst hat er sich unter der Jugend verbreitet. Nach und nach ist aber die ganze ägyptische Gesellschaft mobilisiert worden. Und aus sozialem Protest wurde politischer Widerstand. Und nicht andersherum, wie man im Westen gerne behauptet. So entstand die Bewegung des 6. April. Sie ist seit der Revolution 2011 die aktivste politische Jugendbewegung. Nach dem Streik vom 6. April 2008 beschloss das Regime Mubarak, etwas für Mahalla El Kubra zu tun. Neue Kindergärten wurden aufgemacht. Die Häuser sollten Gasanschluss bekommen und eine Straßenbeleuchtung wurde geplant. Und man begann, die Straßen für Rohre und Kabel aufzureißen. Aber dann kam die Revolution und dann die Muslimbrüder, die einen ihrer Leute als Gouverneur einsetzten. Seither ist nichts mehr passiert. Die angefangenen Bauprojekte sind nicht weitergeführt worden. Die Muslimbrüder interessieren sich nur für den Machterhalt. Seit Morsi regiert, ist nichts passiert. Es waren alles nur leere Versprechungen. Heute schlagen sich die Leute sogar um Benzin und Gas, weil die Lieferungen unregelmäßig kommen. Die Korruption ist genauso schlimm wie unter Mubarak. So schlimm wie jetzt hat unsere Stadt nie ausgesehen. Überall liegt der Müll herum. Der Müll kam mit Morsi. Das Arbeitererholungsheim am Rande eines Bewässerungskanals hat den morbiden Charme der 60er Jahre. Es erinnert an eine Zeit, als Arbeiter wegen der Systemkonkurrenz des kapitalistischen Westens mit dem kommunistischen Ostblock nicht ausschließlich als Objekte globaler Profitmaximierung betrachtet werden konnten. Nicht nur in Ägypten. Nach Schichtende treffen wir uns hier. Niemand würde vermuten, dass diese so korrekt islamisch gekleidete Frau eine Gewerkschaftsaktivistin ist. Als Morsi seine Erklärung zur Verfassung abgegeben und sich im November 2012 selbst Sondervollmachten gegeben hat, ist es nicht nur auf dem Tahrirplatz in Kairo zu Massendemonstrationen gekommen. Auch in Mahalla El Kubra hat die Arbeiterbewegung zusammen mit der revolutionären Jugend und den politischen Oppositionsparteien demonstriert. Aber dieses Mal haben sie uns mit Gewalt angegriffen, mit Steinen und Kugeln. Die Auseinandersetzungen haben die ganze Nacht angedauert. Mein Sohn ist schwer verletzt worden. Ein Projektil hat ihn unterhalb des Auges getroffen. Als ich einige Tage später zur Arbeit gehen wollte, hat vor meinem Haus ein Taxi auf mich gewartet. Eine meiner Kolleginnen hat schon drin gesessen. Also bin ich eingestiegen. Auf der Fahrt nach Mahalla el-Kubra hatten wir zahlreiche Straßenkontrollen umgangen. Das Regime der Muslimbrüder versucht, Industriestädte mit starken Gewerkschaften zu isolieren. Ausländische Journalisten sind nicht willkommen. Denunziationen haben immer noch denselben Inhalt wie unter Mubarak. Ägypten muss geschützt werden vor ausländischen, insbesondere US-amerikanischen Spionen. Wer sich mit Ausländern trifft, wird verdächtigt, selbst ein Spion zu sein. Ihm droht eine Anklage wegen Landesverrat. Plötzlich fängt der Taxifahrer an, ich soll bloß vorsichtig sein. Die Muslimbrüder hätten schon ein Auge auf mich geworfen. Ich habe ihm geantwortet, dass er sich um sich selbst kümmern soll. Ich habe schon vor den Schergen des Innenministeriums keine Angst gehabt. Jetzt habe ich bestimmt auch keine Angst vor den Muslimbrüdern, auch wenn sie mich bedrohen. Vorgestern hat mich ein Unbekannter aus Kairo angerufen. Er hat so getan, als würde er sich Sorgen um mich machen. Er wisse, dass die Muslimbrüder bald die Rechnungen mit ihren Gegnern begleichen würden und ich würde auf ihrer schwarzen Liste stehen. Und auch der Geheimdienst des Innenministeriums würde mich beobachten und so weiter. Aber das eine steht fest. Wir werden so lange nicht still sein, bis wir unsere Rechte bekommen haben. أيوة بقى كفاية سلطات مطلقة يعني الرئيس يعمل كل حاجة وعايز. Absolute Macht bedeutet, dass der Präsident alles macht, was er will. Denn seine Entscheidungen, die gegen jeden Einspruch immun sind, sind auch immun gegenüber dem Gesetz. حصنتك من القضاء والقانون حصنتك بالدستورية والنخبة دستور يا سيادنا ما شاء الله ما شاء الله Im Namen Allahs. Das, was Allah will, hat ihn immunisiert gegenüber der Justiz, dem Verfassungsgericht und der Elite. Na und? Was ist schon dabei? Der Präsident kennt uns schließlich besser als wir uns selbst. Er versteht die Dinge besser als wir. In seinen zahllosen Reden erklärt er uns Dinge, die wir vorher nicht gewusst haben. Heute ist ein wunderschöner Tag. Der 6. Oktober. Es ist auch ein Samstag. O Allah und die Religion des Propheten. Das ist wirklich großartig. Der Präsident hat den 6. Oktober in zwei Sätzen zusammengefasst. Er hat darauf hingewiesen, dass der 6. Oktober ein Samstag ist. Ja, bestimmt hat es Leute in Ägypten gegeben, die gedacht haben, der 6. Oktober sei ein Montag. Woher hätten wir es auch wissen sollen? Das ist so eine Angewohnheit des Präsidenten. Er sagt uns immer etwas Nützliches in allen seinen Reden. Der Arzt und Kabarettist Bassem Youssef bei einem Fernsehauftritt. Auf Betreiben der Muslimbrüder ist die Sendung inzwischen verboten. Ungebrochene Tradition. Muslimbrüder als Wahlfälscher. Ein ägyptisches Sprichwort lautet, die Wähler sagen nein, aber die Wahlurne sagt ja. Das hier ist ein kleines Heft mit etwa 50 Blanko-Originalstimmzetteln. Sie haben alle fortlaufende Seriennummern und offizielle Registrierungsstempel. Wir haben viele solcher Hefte gefunden. Das sind die offiziellen Stimmzettel. Sie sind an der Seite des Hefts perforiert. Man reißt den Stimmzettel raus, gibt ihn dem Wähler, der dann Ja oder Nein ankreuzt und den Stimmzettel in die Wahlurne schmeißt. Diese Hefte haben wir außerhalb der Wahllokale gefunden. In vielen Wahllokalen haben sie sogar Stimmzettel benutzt, die keinen Registrierungsstempel hatten. In den Zeiten Hosni Mubaraks haben wir einzelne Stimmzettel gefunden. Dieses Jahr haben wir ganze Hefte mit Stimmzetteln gefunden. Auch das Verfassungsreferendum 2012 wurde manipuliert, wird mir immer wieder bestätigt und mit Beispielen belegt. Es sind alte, von Mubarak bekannte Methoden. Wahllokale öffnen später, schließen früher oder machen gar nicht erst auf. Muslimbrüder geben sich als Wahlleiter aus. Stimmen werden gekauft, Wählerlisten gefälscht. Bis heute kämpfen wir gegen die Verfassung, denn in ihr werden weder soziale noch ökonomische Rechte definiert. Zur Frage der Gesundheit steht zum Beispiel nur, dass der Staat denen Hilfe gewährt, die sie benötigen, ohne genauere Ausführungen. Wir sind konkret gegen Artikel 14, in dem Löhne an Produktionssteigerungen gebunden werden. Wir sind auch gegen Artikel 64 und 70, in denen Zwangsarbeit und Kinderarbeit gestattet wird. Dies sind nur die wichtigsten Artikel, gegen die wir uns wenden. Wahrheit? Nein. Entwicklung? Nein. Politik? Nein. Und die Jugend? Die Jugend? Nein. Muslimbrüder, Militärs und Fulul. Korruption wie gehabt. Der Wert der Staatsbetriebe Ägyptens wurde vor Beginn der Privatisierung in konservativen Bewertungen aus dem Jahr 1990 auf 500 Milliarden ägyptische Pfund geschätzt. Die Privatisierungen von ca. 75% aller staatlichen Unternehmen erbrachten zusammengenommen geschätzte 55 Milliarden ägyptische Pfund an Einnahmen. Das sind Zahlen aus den Jahren 2005 bis 2007. Rechnet man die Inflation mit ein, wurden die staatlichen Unternehmen für 3x weniger verkauft, als sie wert waren. Das ist die größte Plünderung seit der Zeit der Pharaonen. Der erarbeitete Reichtum vieler Generationen wurde durch korrupte und inkompetente Regierungen geraubt. Ein großer Teil der gestohlenen Werte ist in den Taschen internationaler Kapitalisten verschwunden. Dies gilt zum Beispiel für die lukrative Zementindustrie, die komplett privatisiert und an europäische Unternehmen verkauft wurde. Weil die Regierung an dieser Situation seit der Revolution nichts verändert hat, haben wir diesen Stillstand. Die einzige Lösung, die sie präsentiert, besteht in der Ausweitung derselben Politik, die schon die Ursache für das soziale und wirtschaftliche Problem vor der Revolution gewesen ist. Aber die Menschen wehren sich gegen diese Politik, weil sie keine weiteren Privatisierungen, keine weiteren Kürzungen wollen. Sie lehnen eine Haushaltspolitik ab, die auf Kosten der Mehrheit der Armen, die Reichen und Unternehmer bevorzugt. Die Muslimbrüder verfolgen dieselbe neoliberale Politik wie das alte Regime. Sie leihen sich Geld beim Internationalen Währungsfonds, in Katar, Saudi-Arabien und der Türkei, um die Haushaltslöcher zu stopfen. ...1991 wurde das erste Abkommen zwischen Ägypten und dem Internationalen Währungsfonds unterzeichnet. Die massiven Privatisierungen, begleitet von einer ungeheuren Korruption, ließen die Staatsverschuldung enorm ansteigen. Verschärft habe sich die Situation seit dem Jahr 2004. This was accompanied by the political project. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als Hosni Mubarak seinen Sohn als Nachfolger etablieren wollte. Gamal Mubarak hat damals bei US-amerikanischen Banken gearbeitet und verfügte über gute Kontakte. Die ägyptischen Regierungen begannen also eine Politik zugunsten von Geschäftemachern und Banken zu betreiben. Zeitweise sorgte der Mubarak-Clan sogar dafür, dass einzelne Ministerien nicht von Politikern, sondern von befreundeten Geschäftsleuten geführt wurden. Das Erstaunliche ist, dass sich diese Politik auch unter den Muslimbrüdern nicht geändert hat. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Die Investmentbank, die das Portfolio und die Investitionen von Gamal Mubarak an der Börse betreut hat, ist dieselbe Bank, die heute Treffen zwischen Muslimbrüdern, zum Beispiel dem islamischen Unternehmer und führenden Parteimitglied der Muslimbrüder, Shairat al-Shatta, und internationalen Investoren organisiert. In der Präsidentenmaschine Mohammad Mursis fliegen alle schon unter Mubarak einflussreichen Geschäftsleute und korrupten Parteimitglieder mit. Dazu gehört zum Beispiel Sharif al-Gabal, ein Monopolist, der die wichtige ägyptische Düngemittelindustrie beherrscht. Auch neue Organisationen sind betroffen. So ist die EBDA, ein neuer Zusammenschluss von Geschäftsleuten, die die ägyptische Wirtschaft fördern will, von Suidi Cables und Price Waterhouse gegründet worden. Beide Unternehmen haben die Privatisierungspolitik unter dem Mubarak-Regime mitgesteuert. Und auch die Muslimbrüder haben sich sehr schnell mit ihnen zusammengetan. Die Folgen der jahrelangen Ausplünderung Ägyptens werden in westlichen Medien heute als Wirtschaftskrise bezeichnet. Banken, Regierungen und Firmen der westlichen Welt übernehmen keine Verantwortung dafür, dass sie mit dem Diktator Mubarak glänzende Geschäfte machten. Die Anzahl der gegen die Ausplünderung eingereichten Klagen ist so groß, dass die ägyptischen Gerichte über Jahre beschäftigt sind. Aber wer soll die Urteile gegen die Profiteure im Westen vollstrecken? Es gibt keine Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen können. Gleichzeitig gibt es Preissprünge, wie im Juli 2012, als eine neue Mehrwertsteuer eingeführt worden ist. Für die Reichen ist dies kein Problem. Aber es hat einen verheerenden Effekt auf die Lebenssituation der Armen. Die Muslimbrüder und ihre Freiheits- und Gerechtigkeitspartei verfolgt exakt genau dieselbe Wirtschaftspolitik wie Mubarak. Vermögen sind in Ägypten in drei Bereichen angehäuft worden. Durch den Handel mit Energie, den Handel mit Rohstoffen und durch die Landspekulation und dem Baugewerbe. Nehmen Sie Siliziumsand zur Herstellung von Glas als Beispiel. Wenn Ägypten Siliziumsand für 10 Dollar in die Türkei exportiert, muss es denselben Siliziumsand für 150 Dollar zur Weiterverarbeitung in Ägypten wieder zurückkaufen. In der Türkei wird der Sand nur gewaschen und gereinigt. Könnte man das nicht auch in Ägypten machen? Oder nehmen Sie den ägyptischen Kalkstein, den man zwischen Beni Suef und Assuan findet. Er ist einer der reinsten der Welt. Ihn könnte man fein gemahlen in der pharmazeutischen oder chemischen Industrie nutzen. Stattdessen wird er geschnitten und ausschließlich als Baustein verwendet. Oder unser Erdgas. Es wird für 4 Dollar nach Israel und Spanien exportiert. Derjenige, der diese Verträge machte, lebt heute in Spanien und wird von der Regierung dort geschützt. Und wir kaufen das Gas zum Weltmarktpreis von 12 bis 14 Dollar wieder zurück. Phosphate, Granit und Gold aus über 30 Minen. Alle Rohstoffe werden hier nur abgebaut und exportiert. Händler, die Exportmonopole aufgebaut haben, profitieren davon. Und Mursi? Die einzige Veränderung ist, dass jetzt die Muslimbrüder versuchen, diese Monopole zu kontrollieren und Mubaraks Leute zu ersetzen. Und so geht es weiter wie vorher. Die Zeitungen bringen die Fotos auf der ersten Seite. Mohamed Mursi zum Antrittsbesuch bei Angela Merkel in Berlin. Für 75 Millionen Euro hat die Bundesrepublik Deutschland seit dem Beginn der ägyptischen Revolution 2011 Waffen nach Ägypten exportiert. Business as usual. Und auch die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde will Ägypten großzügig Milliarden leihen. Was mit Mubarak funktionierte, soll auch mit den Muslimbrüdern klappen. It's important to have regulations. Es ist sehr wichtig, dass wir die Märkte in Ägypten steuern, denn in fast jedem Sektor existiert ein Monopol. Um jedoch die Märkte regulieren zu können, bedarf es eines politischen Kampfes. Denn die Typen, die das Monopol besitzen und den Markt kontrollieren, werden niemals freiwillig darauf verzichten. Das Problem ist, dass das Ergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 2012 uns die beiden schlimmsten Wahlmöglichkeiten in der Stichwahl beschert hat. Dies gilt auch in Bezug auf die Wirtschaftspolitik. Alle anderen Kandidaten außer Mohamed Morsi von den Muslimbrüdern und der Vertreter des alten Mubarak-Regimes, Ahmed Shafik, hatten einen keynesianischen Ansatz, vertraten also in unterschiedlichen Ausprägungen in ihren Programmen die Ansicht, der ägyptische Staat sollte regulierend in den Markt eingreifen. Er solle in Bildung und Gesundheit investieren und Förderprogramme für die Landwirtschaft vorlegen. Die Landwirtschaft verzeichnete im vergangenen Jahr ein Wachstum von 3%. Es gibt zur derzeitigen Situation durchaus Alternativen. Aber die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ließen den Leuten keine Alternative. Und sie wählten Morsi, weil sie nicht wollten, dass jemand vom alten Regime wieder an die Macht kommt. Obwohl Morsis Wirtschaftsprogramm neoliberal ist. Unabhängige Gewerkschaften. Auch in Suez, Ismailia, Port Said, Alexandria, Aswan. Wir arbeiten im Schichtbetrieb in den Bergen, der Wüste und am Stadtrand von Suez. Wir kassieren Straßengebühren von LKW, die mit Steinen beladen auf den Straßen im gesamten Verwaltungsbezirk Suez unterwegs sind. Damit erfüllen wir öffentliche Aufgaben für die Verwaltung, sind aber in einer privaten Firma angestellt. Wir sind 650 Mitarbeiter, alles Männer, dazu einige Frauen in der Organisation. Der gesamte Bezirk, den wir kontrollieren, ist 15 Mal so groß wie der gesamte Gazastreifen, also etwa 10.000 Quadratkilometer. Es gibt Eisen- und Stahlunternehmen, Zement- und Düngemittelfabriken, Chemie, Papier und andere umweltverschmutzende Industrien, die aus der Nähe von Kairo hierhin verlegt wurden. Manche sind über 100 Kilometer von Suez entfernt. In den ersten Tagen der Revolution sind 13 Einwohner von Suez von der Polizei getötet worden. Dadurch ist es von Beginn an zu einer revolutionären Stimmung in der Stadt gekommen. Auch wir haben uns von diesem Geist anstecken lassen, Protestaktionen organisiert und unsere Rechte für einen Mindest- und einen Höchstlohn eingefordert. Ägypten hat zwischen 1930 und 1999 rechtsverbindliche Vereinbarungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO unterschrieben. Heute eine Unterorganisation der Vereinten Nationen. Darunter das Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit und das Recht auf Versammlungs- und Organisationsfreiheit. Unter den von der ILO registrierten Verstößen 2012 werden die Ermordung, Verletzung und die willkürliche Verhaftung von Mitgliedern der unabhängigen Gewerkschaften aufgeführt. Ein Mindestlohn ist natürlich nicht ausreichend, um ein Leben in Würde zu garantieren. Aber mit der derzeitigen Höhe des Mindesteinkommens zwingt der Staat seine Mitarbeiter dazu, korrupt zu werden. Man nimmt Bestechungsgelder an oder man engagiert sich nicht, damit einem seine Kraft und Energie für den zweiten Job bleibt. Man beteiligt sich an organisierter Korruption, wenn es zum Beispiel darum geht, Staatseigentum zu verkaufen oder Lizenzen zu dessen Nutzung zu vergeben, genauso wie bei der Vergabe von Baugenehmigungen. Während die Mindestlöhne nicht zum Überleben ausreichen, kennen die Einkommen nach oben keine Grenzen. Politiker und Spitzenbeamte, die staatlichen Manager der Erdölindustrie, der Suezkanalbehörde oder anderer Institutionen verdienen monatlich das Vielfache des US-Präsidenten. Ein Beispiel. Als der neue Finanzminister nach der Revolution 2011 die Gehälter im Ministerium überprüfte, hat er eine Frau gefunden, die jeden Monat 100.000 Pfund gezahlt bekommen hat. Ein anderes Beispiel ist die Frau des letzten Premierministers unter Mubarak. Sie hat als Angestellte 450 Pfund im Monat verdient. Nach ihrer Hochzeit mit Dr. Nazif hat sie plötzlich 123.000 Pfund im Monat verdient. Während der Revolution haben wir gemeinsam über die Gründung einer unabhängigen Gewerkschaft nachgedacht. Unser damaliger Vorgesetzter, einer vom alten Regime, hat als erster ein Komitee gegründet. Dann hat er sich der Minen- und Steinbruchgewerkschaft angeschlossen. Aber diese Gewerkschaft ist vom Regime kontrolliert und korrupt. Deshalb haben wir im April 2011 eine unabhängige Gewerkschaft gegründet. Das war nicht leicht. Wir haben erst einmal lernen müssen, wie man frei spricht und wie demokratische Entscheidungen zustande kommen. Während der Revolution spielte die unabhängige Gewerkschaft CTUS eine wichtige Rolle dabei, Arbeiter zu ermutigen, sich an der Revolution zu beteiligen. Danach haben wir 80% der lokalen Gewerkschaften in ihrer Gründungsphase beraten und unterstützt. Heute haben wir ca. 300 unabhängige Gewerkschaften im demokratischen ägyptischen Arbeiterkongress. Am 27. Januar 2013 hat der ägyptische Präsident Mohamed Mursi für 30 Tage den Ausnahmezustand über die Industriestadt verhängt. Ich habe zunächst im Irak gearbeitet. Damals hat man sich nur verschleiert, wenn jemand gestorben ist. Als ich aus dem Irak zurückgekommen bin, sind viele Frauen verschleiert gewesen. Und ich habe gefragt, wer denn gestorben sei. Aber da haben alle nur gelacht. 1974 hat es in Suez 14 Kinos gegeben. Aber die sind auf Druck der Islamisten bis auf eins alle geschlossen worden. Es gab auch eine öffentliche Bibliothek mit tausenden von Büchern. Heute findet man dort nur islamische Bücher und selbst die sind beschränkt auf eine einzige, die wahhabitische, saudische Richtung. Aber in den Gewerkschaften haben die Muslimbrüder keinen Einfluss. Deshalb wollen sie die Demokratie auch auf die Wahlen beschränken, damit Ägypten im Ausland demokratisch erscheint. Aber sollen wir Hitler wählen? Kamen nicht Hitler und Mussolini erst durch Wahlen an die Macht? Wahlen alleine reichen also nicht. Denn vielleicht wählst du jemanden, der einen in die Hölle führt. Und die alten politischen Kräfte sitzen einfach rum und warten auf die neue Wahlsaison. Aber die Jungen, die neuen politischen Parteien sind anders. Sie haben begonnen, die Leute zu informieren und aufzuklären, um was es bei den Wahlen und in der Verfassung eigentlich geht. Sie sind sehr aktiv. Aber bis sich etwas ändert, wird es sicherlich noch etwas dauern. Freiheit, Brot und soziale Gerechtigkeit. Der Widerstand der ägyptischen Gewerkschaften gegen Islamisten und Militär. Ein Feature von Christoph Burgma. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Hüseyin Michael Çırpıcı, Jean-Paul Beck, Maya Bothe, Orlando Klaus, Matthias Lühn, Martina Maria Reichert und Luis Friedemann Thiele. Ton und Technik Daniel Dietmann und Katrin Fidova. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Karin Beindorf.